In jüngster Zeit veröffentlichte Fang Yuan, der als Stellvertreter das Präsidentenamt Südkoreas ausübt, die Minister der südkoreanischen Regierung und die Experten für Diplomatie und Sicherheit einen sogenannten Sicherheitsbericht. Darin klagten sie, dass Südkorea durch die hohe Entwicklung der Atom- und Raketenstreitkräfte des Nordens in die schlimmste Sicherheitskrise geraten ist und beschlossen, als eine Gegenmaßnahme die Strategie für gegenseitige Bestätigung und Zerstörung zu erarbeiten, bei der es darum geht, eigene Atomwaffen zu entwickeln oder durch die Einführung der Atomwaffen und Hightech-Waffen der USA die Provokation vom Norden auszuschalten. Außerdem ist vorgesehen, das fünffache Verteidigungsnetz zu schaffen, bei dem man mit verschiedenen Mitteln wie den Raketen Patriot, SM-3 und SM-6 die ballistischen Raketen vom Norden abfängt und die Sphäre der nuklearen Diplomatie gegen den Norden, die sich auf einige Länder wie die USA und Japan beschränkte, auf verschiedenen Ländern und Regionen auszudehnen. Der sogenannte Sicherheitsbericht der südkoreanischen Regierung, in dem die Maßnahmen gegen die atomare und Raketendrohung vom Norden erwähnt sind, ist bloß ein Kram ohne Realisierbarkeit. Es ist ein anachronistisches Konfrontationsszenario derjenigen, die über die grenzlose militärische Macht der TVRK erschrocken sind.